إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir machen weiter inshallah barakallahu fikum mit Erklärung von Riyad al-Salihin, und wir sind bei Hadith bei mir 501 und bei euch 496. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلة من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. النقي هو الخبز الحواري وهو الدرمك. ثريناه أي بللناه وعجناه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أخوة، ما رأى النقي الذي هو كما ذكرنا الخبز، نوع من أنواع الخبز الذي يكون يعني نوع جيد من أنواع الخبز، والذي يكون من الدقيق ويخبز هذا الخبز. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فسؤال سهل أنه هل كان عندكم منخل يعني ينخل فيه، بحيث المنخل هو هذا الذي يكون من شبك، يعني ينظف فيه الدقيق لما يطحن. قال لا، ما كان عندنا، كان الشعير نطحنه وننفخه، فالذي يبقى يطول هذه النخالة تسمى، فهذا هو الذي كنا نبله ونعجنه. ذاك هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت لأمور الدنيا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان همه أن يعمل في هذه الدنيا للآخرة. بارك الله فيكم. سهل بن سعد رضوان الله عليه أرسلتي لقزمت الله زاهني أو سفين ميل قباقنا سبغوت سايت زاينة بروفهم التبوفيت دوش الله دين أهابن بس الله دي أهابن إين تسوزي شريف من فخاكت إين حتت إير زيبة zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, das heißt, um feines Mehl auszusieben. Er sagte, niemals sah der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam so ein Sieb. Seit seiner Berufung als Prophet durch Allah, den Erhabenen, bei Allah, der Erhabene, ihn zu sich rief, man fragte, wie habt ihr dann das aus ungesiebtem Gerstenmehl gebackene Brot essen können? Er sagte, wir pflegten die Gerste zu mahlen, die Spreu durch Blasen zu entfernen, und der Rest wurde zu Teig geknetet. Das ist bei Al-Bukhari. Das heißt, unser Prophet Muhammad hat sich für diese Dunya-Themen nicht interessiert, sondern in Dunya, in diesem Leben, hat er sich interessiert, dass er Gutes tut, damit er am Ende damit er die Zeit nutzt für Al-Akhirah. Und deshalb auch Gerstenmehl hat er nicht gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Gerste mit, das ist von feinem Mehl. Und der Professor Senner interessierte sich für solche Themen nicht. Wollte er, oder wenn er wollte, dann hätte er alles bekommen können. Aber der hat das nicht gemacht. Da sagt man heute, ja, aber schau mal, wir essen heute Mehl. Sollen wir kein Mehl essen? Nein. Das heißt nicht, dass du kein Mehl oder kein gebackenes Brot aus feinstem Mehl isst. Du kannst auch das machen. Aber das sind, Barakallahu fikum, einige Zeichen, dass der Prophet sich für diese Dinge nicht interessiert hat. Die anderen Sahaba haben das gegessen oder andere Leute haben das gegessen. Deshalb müssen wir nur verstehen, dass der Prophet sein Bestreben in diesem Leben und sein Leben war immer für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für Genießen des Lebens, weil er solche Themen überhaupt nicht in Betracht gezogen hat, salawatullahi wa salamu alayhi. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, kharaja Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin awliya. فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة طبعا الرجل هو أبو الهيثم ابن التيهان فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قال ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعفق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العفق وشربوا فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ورواه مسلم. Subhanallah. المعنى المهم في هذا الحديث أن هذا الذي نأكله ونشربه من النعمة من النعيم في هذه الدنيا والله سيسألنا عن هذا يوم القيامة. نحن بارك الله فيكم إن لم يعطينا الله سبحانه وتعالى المنصة أن نأكل شيء، إنسان جائع عطش ما عنده شيء عالي، فالله سبحانه وتعالى كساه وأطعمه وسقاه، الإنسان يشكر النعمة. وأبو بكر وعمر يخرجهما الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج كذلك من الجوع. فالمهم هنا أنهم لما أكلوا الشاة. طيب الذي يقول نحن ما نأكل اللحم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم، العفق اللي هو من التمر، العفق بارك الله فيكم هو الكباسة وهو الغصب من التمر. فلما أتى وفيه كذلك، شوفوا انتبهوا، المرأة زوجة الأنصاري زوجة أبي الهيثم رضي الله عليه قالت مرحبا وأهلا، فقال لها أين أبو الهيثم، يعني أين فلان اللي هو زوجها، قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بالماء العذب. فلا بأس أن يتكلم الرجل مع المرأة يسألها سؤالا، ما في شيء، لأنه نحن صرنا في زمان يعني تجد الرجل في رجال يمنع زوجته حتى أن تتكلم بالهاتف، يمنعها حتى تخرج. والله أن أحد الأخوة أتاني وقال لي: يا شيخ لعلك تنصح الأخ الفلاني. قلت له: ليش؟ قال: هذا لما يخرج من بيته إلى العمل يقفل الباب على زوجته، ولما يخرج يقفل، يعني يقفل الباب عليها، ولما يخرج في الشارع يجب أن تخرج منتقبة من فوق إلى تحت، وما تمشي بجانبه، تمشي خلفه، ولا يسمح لأهلها حتى أن يتكلموا معها، ما تتكلم مع أحد. قال: يعني ما أعرف هل في شيء في الدين؟ فقلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يعني والله تبدأ كما يقولون عندنا الطقحنة معه، يعني والله شلونك، شو أخبارك، وين رحت، وين أجيت. لا، ولكن إنه يعني سلام عليكم، عليكم السلام، بأدب، فلان موجود، لا غير موجود، سلام عليكم، في أمانة، في كذا. الصحابة كانوا يتكلموا مع الصحابيات، والصحابيات يتكلموا مع الصحابة، ما في شيء، ما في شيء. ولكن يعني هذه المسألة، والله نخاف الفتنة. إيه طيب، ليش أنت تجوز تجيز لنفسك أن تتكلم مع النساء وتضحك معهم، ولا تجيز ذلك لغيرك؟ ولا أنت فقط الشريف والبقية ما عندهم شرف؟ ما هذه، نسأل الله العافية والسلامة. على كل، كما ذكرت، هذا فقط من الحديث أردت أن أشير إليه، لأنه مهم حقيقة، لأنه نحن وصلنا يعني إلى درجة أنه في أحد الأخوة حتى يمنع زوجته أنها، يعني تصور أنها تخرج من البيت، لا، حتى لو معه، لا. فنسأل الله العافية والسلام. آخر شيء الطق تهرب من البيت، آخر شيء يجي يترجانا يبوس إيدينا: رجعوا لي زوجتي. طيب أنت اللي عملت، ما هكذا تورد الإبل يا أخوة. الشيء إذا صار، يعني إذا الشيء زاد عن حده كما يقولون انقلب ضده، فانتبهوا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو هريرة رضي الله عنه، ich übersetze das, ich lese das nicht alles, weil wir nicht alles übersetzen wollen. Das ist lang. Ich erzähle das mit meinen Wörtern. Und zwar, Abu Hurairah رضي الله عنه erzählte, der Prophet صلى الله عليه وسلم ist einmal rausgegangen, das war Tag und Nacht. Und dann hatte Abu Bakr und Umar auch getroffen auf dem Weg. Der sagte: Warum seid ihr raus von euren Häusern in dieser Stunde? Da haben sie gesagt: Hunger, wir haben Hunger. Sie haben selber nicht. Abu Bakr und Umar haben gar nicht. Sie haben Hunger. Der Prophet sagte: Bei mir auch, wa ana, ich auch. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei demjenigen, der meine Seele erschaffen hat. Oder meine Seele in dessen Hand ist. Ich bin auch so rausgekommen wegen euch. Wegen des Gleichen. Das wird wegen auch Hunger. Dann hat er gesagt: Kommt mit mir. Und sie sind zu einem Mann von den Ansar. Der hieß Abu al-Haytham. Abu al-Haytham ibn التيهان، التيهان، وذا التيهان، هو التيهان. Die waren bei ihm. Dann sagte als die Frau von ihm, von Abu al-Haytham, dem Propheten صلى الله عليه وسلم, Abu Bakr und Umar, hat sie gesagt: مرحبا واهلا. Herzlich willkommen. Dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم: Wo ist er? Da hat sie gesagt: Er ist rausgegangen, um Wasser zu holen. Dann haben sie ein bisschen gewartet. Dann kam er, der sagt: Alhamdulillah, ich habe heute die besten Gäste überhaupt. Dann hat er ihnen einen Palmenast, Dattel, geholt. Der hat ihnen das gegeben. Sie haben angefangen zu essen und er hat ein Messer geholt. Der Prophet sagte ihm, pass auf, nicht, dass du uns was schlachtet, was milchproduzierend ist. Dass wir sind. Dann hat er einen Schat, also eine Ziege für sie geschlachtet. Dann haben sie von Datteln gegessen und die haben getrunken und die haben die ganze Ziege gegessen. haben Hunger. Da steht im Hadith, bis sie satt waren und alles getrunken haben, der Prophet sah Abu Bakr und Umar und er sagte: Bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat. ihr werdet nach diesem Na'im, ihr werdet nach dieser Wohltat gefragt am letzten Tag. Hunger hat euch rausgebracht von euren Häusern und ihr seid nicht zurückgekehrt, bis ihr das euch das getroffen hat, was euch getroffen hat von dieser Wohltat. Das hat damit zu tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Gefährten, die haben nicht zum Essen gehabt, nicht zum Essen. Während andere, die haben das gehabt. Und sie haben gegessen. Das heißt, was wir essen, was wir trinken. Am letzten Tag, wir werden danach gefragt. Warum? Weil Allah uns große Gaben gegeben hat. Deshalb, man sollte dankbar sein für diese Gaben. Und man sollte immer Allah subhanahu wa ta'ala danken. In dieser Überlieferung gibt es auch etwas Schönes. Und zwar, die Frau von dem Mann, von Abu al-Haytham, die hat mit ihnen gesprochen, weil wir mittlerweile einige Meinungen hören, dass man sagt, ja, die Frau darf nicht sprechen, weil die Aura wäre, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder einige Leute, die sperren ihre Frauen und die Frau darf mit niemandem sprechen. Auch Telefon kann sie nicht nehmen und sagen, Assalamu alaikum. Sie darf mit keinem Mann reden. Und das ist, barakallahu fikum, etwas, was übertrieben in der Religion ist. Weil hier, die Frau hat gesprochen, wäre das verboten, wäre das nicht in Ordnung, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, rede nicht mit uns. Natürlich, ich meine damit, dass man mit Höflichkeit spricht und dass man nur das Nötige spricht. Salam alaikum, alaikum salam, ist dein Mann da? Nein, salam alaikum, alaikum salam. Nicht manchmal, ja, also wie geht's, ja, dein Kleid ist schön heute, oh, wirklich, deine Augen sind, das nicht. Das, keiner hat sowas erzählt, aber wenn es das, warum sage ich das? Wallah, wallah, es gibt manche Leute, die ihre Frauen sperren, die Frau darf nicht raus, 2 Meter allein. Nein, das geht, das ist verboten, das geht nicht. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dazu, barakallahu fikum, schaut mal, Gastfreundlichkeit bei Sahaba. Der hat gesagt, der Prophet ist bei mir. Der hat sofort Ziege für sie geschlachtet. Und der Prophet, das, wenn du Hunger hast, dann kannst du essen. Und wenn jemand dir etwas gibt, dann kannst du essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr haben das gemacht. Und der Mann war froh, dass er Gäste hat. Deshalb, wir sollten, barakallahu fikum, aus diesem Hadith lernen. Und der Prophet hat gesagt, das ist eine Wohltat. Diese ist eine Wohltat, dass ihr zum Essen, zum Trinken habt. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Und subhanallah, schaut mal, das ist schön. Allah subhanahu wa ta'ala gibt und versorgt. Sie haben Hunger gehabt, sie haben Durst gehabt und dann kamen sie zurück oder sie kehrten zurück nach Hause und sie haben gegessen und getrunken. Allah hat uns alles gegeben. Wenn er uns keine Bekleidung gibt, dann werden wir nackt bleiben. Wenn er uns nichts zum Essen gibt, dann werden wir hungrig sein. Und wenn er uns nichts zum Trinken gibt, dann haben wir immer Durst. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese großen Gaben, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. وعن خالد ابن عمير العدوي قال خاطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. يا أخوة، ما معنى هنا قد أذنت أو آذنت بصرم، أي أعلمت الصرم هو ليصرمنها مصبحين، شو معناه؟ يقطعوها، القطع والفناء. وولت حذاء هو أي سريعة، والصبابة أو الصبابة البقية اليسيرة، يتصابها أي يجمعها، الكظيف هو الكثير الممتلئ، قرحت أي صارت فيه قروح، أي صارت فيه قروح. طبعا كلام يا أخي اليوم، يعني تصور اليوم يطلع إمام ويحكي هذا الكلام للناس ويجلس، هو طبعا يعني حدا مو فهمان، طب خلص الخطبة حتى هو إلا 5 دقائق، فالحمد لله حينبسط. ثم قال، شوفوا هذا الكلام الرائع، ولقد رأيتني سبعة، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. شوفوا الصبر يا أخوة، الصبر، إيه والله الصبر، ما لنا إلا ورق الشجر نأكله حتى تتشدق تتقرح أفواهنا، وشفت بردة فشققتها نصفين، نصف سعد بن مالك اللي هو سعد بن وقاص، ونصف أنا، واليوم ما منا واحد إلا صار أمير. وين أين كنا وأين صرنا؟ فواحد يشكر الله سبحانه وتعالى، قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. لا كن في نفسك صغير، والله سبحانه وتعالى ينعم عليك خير لك في هذه الدنيا. يعني هذه الدنيا قد أذنت، أعلمت بالانقطاع والفناء، وهي سريعة الفناء، وما بقى إلا بقية هذه الدنيا. وشوف انتبه، قال الحجر يلقى في شفير الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فسمع وجبة سقطة، فقال هذا حجر من 70 سنة نزل إلى قعر جهنم. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. خالد بن عمر ابن عمير، شو اليوم ابن عمير العدوي، هي هاد من ذاك شيء بن عمر، بس عمير أيضلي عمير العدوي اتسلته. ده فضلت فن بصرة عتبة ابن غزوان هيلت für uns eine Ansprache, eine Rede, in der Allah lobte und pries und folgendes sprach, dass diesseits hat angezeigt, dass sein Ende naht, dass es sich schnell wandelt und dass nur noch ein kleines bisschen bleibt, so wie der letzte Rest, der in einem Gefäß zurückbleibt. Und man versucht, diese Reste zusammenzukratzen. Ihr werdet gewiss von dieser Welt in ein anderes Heim überwechseln, das ewig ist. Deshalb wechselt über mit dem Besten, was ihr habt. Uns ist doch gesagt worden, dass ein Stein, der in den Höllen Schlund fallen wird, 70 Jahre fallen wird, ohne auf seinem Grund aufzuschlagen. Doch bei Allah, er wird mit Sünden gefüllt werden, Sündern, Entschuldigung, gefüllt werden. Wundert ihr euch darüber? Uns ist doch gesagt worden, dass die beiden Riegel des Paradiestores so weit wie eine 40-jährige Reise offen stehen. Trotzdem wird ein Tag kommen, an dem es überfüllt sein wird von Menschen. Und ich erinnere mich, als ich als eine von 7 Personen mit dem Gesandten Allah s.a.w. war und wir nicht so essen finden konnten als Blätter von Bäumen, die wir kauten, bis unsere Mundwinkel wund wurden. Ich nahm einen Umhang und teilte ihn zwischen mir und Sa'd bin Malik, Nabi Waqqas, und wir banden ihn um die Hüfte. Und es kam der Tag, an dem jeder von uns Verwalter einer großen Stadt ist. Und ich nehme Zuflucht bei Allah davor, dass ich mich selbst für bedeutend halten könnte, wo ich doch vor Allah völlig unbedeutend bin. Das ist bei Muslim. Sehr schöne Wörter. Das war eine Rede. Eine Rede hat sie so gehalten. Natürlich, die arabischen Wörter, die sind so schwer, wenn man, dass man die erklärt. Aber der Sinn ist klar. Diese Dunya ist zu Ende. Das Ende von dieser Dunya ist nah geworden. Und wir erwarten Al-Akhira. Entweder wird man in die Hölle kommen oder ins Paradies. Und die Hölle ist sehr angstmachend. Und das Paradies ist sehr anlockend. Und jeder muss für sich selber bestimmen, wie jeder in diesem Leben lebt. Und deshalb sagt er ihnen, ich erinnere mich, als wir 7 Leute waren, haben nicht gehabt, dass wir essen, außer Blätter von Bäumen, bis unser Mund verletzt war. Und wir haben geblutet von Mund, weil wir nur Blätter von Bäumen, damals die Blätter in der Wüste, die sind nicht diese Blätter, die du hier siehst, ja. Die sind alle mit Dörnern. Der sagt, ja, dann haben wir nicht gehabt. Und heute sind wir, jeder von uns, Verwalter von diesen 7 Leuten. Verwalter geworden. Deshalb, wenn du Geduld in diesem Leben zeigst und wenn du hartes Leben gehabt hast und du hast Allah subhanahu wa ta'ala richtig angebetet, sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht so im Stich lassen, sondern Allah wird dir helfen und Besseres geben, als was du gehabt hast. Und das haben die Sahaba bewiesen. Radhuallahu alayhim. Sie haben zerrissene Bekleidung, sie haben Durst und sie haben Hunger gehabt, sie haben nichts gehabt, aber Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem sie, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen gegeben, nachdem sie Allah gefürchtet haben, den Islam richtig praktiziert haben, das Beste, aber sie haben nicht gewechselt und sie haben sich nicht geändert, sie sind geblieben auf dem Weg des Islam und sie haben sich erinnert, damit sie den Leuten erzählen, schaut mal, wie wir gelebt haben und schaut mal, wie wir geworden sind. Aber ihr Iman ist festgeblieben und sie waren auf dem richtigen Weg. Überlege dir, eine Person findet nichts zum Essen außer Blätter und später wird diese Person zu einem Verwalter, Provinzverwalter von Al-Basra. Radiallahu alayhim jamia. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu qal, أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط لا الحبلة وهي السمر نوعان معروفان من شجر البادية ما في شيء عنده نفس الشيء هون الحديث الذي قبله بارك الله فيكم أم موسى الأشعري ذاكته عائشة رضوان الله عليها عائشة Radhuallahu alayha, hat uns ein Obertuch und Untertuch, Izar und Rida heißt das. Und sie hat gesagt, schaut mal, mit diesem wurde starb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wird ganz einfach, Bekleidung, ein Obertuch und ein Izar und das ist alles. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Umhang, das war's. Der Prophet Sallam hat sich nicht so angezogen. Das heißt nicht nochmal, ich sage nochmal, das heißt nicht, man darf nicht. Du kannst auch die teuersten Bekleidung tragen, aber du musst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und die Leute sind verschieden in ihrem Iman. Sa'd ibn al-Waqqas erzählte, gewiss bin ich der erste Araber, der einen Pfeil um Allahs Willen verschoss. Seinerzeit kämpften wir an der Seite von Allahs Gesandtem. Und wir hatten nichts zu essen, außer den Blättern von Bäumen, wie Al-Hubla und Al-Sumur, bis der Stuhlgang von einigen von uns aussah wie Schafskot. Das heißt, Barakallahu fikum, der sagte, wir haben auch nichts gehabt, außer Blätter von Bäumen. Nichts. Und auch Sa'd sagte, und jetzt bin ich auch Provinzleiter geworden und so weiter. Und Abi Huraira radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يسد الرمق يعني على الأقل بس نشبع شيء يسد رمق ما نصل إلى درجة الشبع بارك الله فيكم أبو هريرة ابن فردس قسمت الله سبحانه وتعالى زاكته O Allah, lass die Familienangehörigen Mohammeds mit dem Lebensnotwendigen versorgt sein. Das ist nur lebensnotwendig, nicht, dass man reich wird und so weiter. Subhanallah. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, und das ist das letzte für heute, inshallah. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, Wallahi alladhi la ilaha illahu, إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليه فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال قعد فشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجل له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة رواه البخاري يا أخواني من القصص الرائعة ابن أبو هريرة خرج فوجد أبو بكر وعمر أول شيء أبو بكر فسأل أبو بكر سؤالا فقام شان يقول له أبو بكر تعال معي فأبو بكر نفسه جاء ما عنده فأجاب هو ذهب فمر على عمر نفس الشيء قال أنا ما أسألهم. أبو هريرة يقول ما أسألهم لأني ما أعلم، وأنا أسألهم لعل واحد يقول لي تعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى، فأبو هريرة أراد رضوان الله عليه أراد يتكلم معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثاب مباشرة الموضوع، فقال له الحق تعال تعال. فذهب به إلى البيت، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هو، فقالوا لبن أهدي لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يهدى إليه يأكل أو يشرب من الهدية، أما إذا كانت صدقة يعطيها لأهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ هؤلاء أناس ما كان عندهم لا بيت ولا مال، وكانوا يعيشون أمام المسجد. فأهل الصفة رضوان الله عليهم قال ائتهم. فأبو هريرة هو ذاهب في الطريق يعني يتكلم مع نفسه، قل أنا الجوعان وما عندي شيء، كان أول شيء أعطاني شربه ثم لأهل الصف. ثانيا هذا القدح من لبن سيكفينا جميعا 40 واحد، كيف يعني؟ قال طيب ما في، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني فما في. يعني أبو هريرة فكر لعلي ما أذهب، لا ما أذهب وأرجع. قال لكن ماذا أفعل؟ قال فدعوتهم فدخلوا، كل واحد أخذ المجلس، فقال لهم حطيهم تصوفوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوة القدح ما يكفي لأربعين، تصور أنت هذه القنينة تكفي لنا جميعا؟ أكيد لا. فيعطي كل واحد ويشرب حتى يعني يروى، خلاص يعطي للآخر. أبو هريرة يعني مصدق الذي يراه. آخر شيء قال له ما بقي إلا أنا وأنت يا أبو هريرة، اشرب. فشرب رضوان الله عليه، اشرب. قالوا لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا، إما المعنى أنه خلص أنا ارتويت فما في، أو ما أجد له مسلكا أنه كيف أفهم هذا اللي صار، يعني كيف أفهم الذي صار معي. فسبحان الله يا أخو بارك الله فيكم، الإنسان إذا صبر فينال. والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى الأخير فشرب الفضلة، ما شرب هو أول. طبعا يجوز أن تشرب أول أو في الوسط أو في الأخير، ولكن هذا من أدبه ومن خلقه صلوات الله وسلامه عليه ومن توكله على رب العالمين. يا أخو بارك الله فيكم، das letzte heute, das werde ich auch nicht lesen direkt, sondern ich werde das erklären mit meinen Wörtern, und die Brüder und Schwestern, die können dann später بارك الله فيكم selber dann lesen. Und zwar بارك الله فيكم, Abu Huraira رضوان الله عليه hat eines Tages Hunger, und er sagte, ich habe so wie die Tiere gemacht, ich habe mich mit dem Boden gerieben, weil ich so Hunger gehabt habe. Natürlich hier hat das nicht erzählt, aber in einer anderen Version, Abu Huraira ging dann raus und er hat gewartet, hat Hunger, der hat Abu Bakr getroffen. Ich habe eine Frage. Abu Huraira sagt, Wallahi, ich wusste die Antwort, aber ich wollte ihn fragen, vielleicht sagt er mir, hast du Hunger, komm mit. Er hat ihm eine Frage gestellt. Abu Bakr selber hat nichts zum Essen. Der hat ihn geantwortet und weg. Dann hat er Umar getroffen. Der hat ihn gefragt, Umar auch hat geantwortet und weg. Der Prophet sallam kam vorbei. Aber der Prophet hat sofort verstanden, was los ist. Der hat gelächelt. Der hat ihm gesagt, aber Herr, das ist Verniedlichung. Komm mit mir. Der ist mit ihm gegangen nach Hause. Der Prophet sallam ging rein. Dann hat er gesagt, Abu Huraira, komm rein. Dann hat der Prophet sallam gefragt, haben wir was zum Essen, zum Trinken? Da haben sie gesagt, wir haben nur ein Becher von Milch. Jemand hat dir das als Geschenk gegeben. Der Prophet sallam hat von Sadaqa, von Almosen nicht getrunken, nicht gegessen, nicht genommen. Aber von Geschenk schon. Dann hat, und Abu Huraira hat Hunger und er sieht jetzt Milch. Und der Prophet Sassam hat verstanden. Er hat ihm gesagt, Abu Huraira, geh mal zu Ahl-Suffa. Ahl-Suffa, die waren diese armen Muslime. Und diese Leute, sie haben um die Moschee gelebt. Sie haben keine Familien gehabt, also keine Frauen, keine Kinder. Und sie waren arme Leute. Da hat er gesagt, geh zu ihnen und lad sie ein, dass sie kommen. Abu Huraira auf dem Weg, der redet mit sich selber. Und er sagt, ich habe Hunger und ich soll diese Leute einladen und das ist so ein kleiner Becher. Wie hätte der Professor Sonne mir erstmal das gegeben, dass ich trinke und dann. Aber was soll ich machen? Ich muss Allah und seinen Propheten gehorchen. Das bedeutet, normalerweise sollte ich nicht gehen. Ja, der ist gegangen zu ihnen, der hat sie eingeladen und die kamen alle, ungefähr 40 Leute. Die saßen im Raum. Der Professor Sallam sagte, Abu Huraira, schenke ihnen Milch. Abu Huraira, überlege dir, ja, du bist Hunger und du musst allen erstmal geben. Abu Huraira sagt, ich gebe dem Ersten, der hat getrunken, bis er sozusagen satt war. Und dann gibt er dem Anderen und so, bis alle getrunken haben. Alle. Von diesem kleinen Becher. Dann sagte der Professor Assalam, aber Herr, wir sind nur beide geblieben, du und ich. Trink. Der hat gesagt, nein, oh Prophet, erstmal du. Der hat gesagt, nein, nein, trink. Der hat getrunken. Dann hat der Prophet ihm nochmal gegeben, trink. Der hat getrunken, nochmal. Der hat gesagt, la ajidu lahu maslaka. La ajidu lahu maslaka, das wird entweder. Ich kann mir das nicht mehr erklären, was er sieht. Oder ich finde keinen Weg mehr, dass ich trinken kann. Ich bin voll satt. Dann hat der Prophet selber genommen, er hat Allah subhanahu wa ta'ala Lob gepriesen und dann hat er Bismillah gesagt und er hat den Rest salawatullahi wa salamu alayhi getrunken. Diese Geschichte ist so schön, barakallahu fikum. Schaut mal, was mit Abu Huraira war. Der dachte, ihm wird nichts übrig bleiben. Aber der Prophet ist gesegnet. Und das ist ein Wunder. Das ist Segen vom Propheten. Überleg dir so einen kleinen Becher, dass 40 Leute davon trinken und alle trinken satt. Und dann bleibt noch Rest. Und das war die Sache. Und das Schöne ist, bei dieser Sache, wo Borrella sagte, ich musste Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten gehorchen. Ich muss. Sonst wäre ich nicht gegangen. Ich bin zurückgekommen, hätte gesagt, nein, ich habe sie nicht gefunden. Damit ja, aber er hat das gemacht. Und in dieser Überlieferung auch gibt es etwas Schönes, wenn man das macht, was Allah sagt und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam sagt, da wird man Besseres bekommen. Und auch in dieser Überlieferung gibt es, wenn du Hunger hast auch, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas geben. Das genau, was mit Abu Huraira war. Möge Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren auf dem richtigen Weg, Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أين هو نستغفر